Anlässlich des neuen Jahres Tsutse 106 2017 suchten die ausländischen Diplomaten und Militärattachés, die Vertreter der internationalen Organisationen in der DVK und weitere Ausländer sowie die Auslandskoreaner, die sich im Heimatland aufhalten, am 1. Januar den Sonnenpalast Kumsusan auf und bezeigten den Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il ihre Hochachtung. An diesem Tag ehrten auch der Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas und seine Mitarbeiter im Sonnenpalast Kumsusan die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il.